إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، wir unterrichten Safar Abishullah und wir machen weiter mit der Erklärung von Riyad al-Salihin. Und wir sind, barakallahu fikum, bei Kapitel 47, Kapitel 47, Babu alamati hubbillahi ta'ala al-abd wal-hath ala al-takhalluqi biha wal-sa'i fi tahsiliha. Zeichen der Liebe Allahs, des Erhabenen für seinen Diener und Ansporn, sich dafür anzustrengen, derartige Zeichen zu erhalten. قال الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني أعطيته، ولا إن استعاذني لأعيذنه. علامة حب الله للعبد، لكل شيء علامة، وعلامة محبة الله للعبد هي إذا كان العبد متبعا النبي صلى الله عليه وسلم وطائعا لربه، طائعا لنبيه، أحبه الله سبحانه وتعالى. هذه الآية التي بدأ بها المؤلف تسمى عند السلف آية الامتحان، آية الامتحان، لأن من ادعى محبة الله سبحانه وتعالى فينظر إلى اتباعه النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا كان من المتبعين فهذا يحب الله والله سبحانه وتعالى يحبه، وإلا فلا. فاتبعوني يحببكم الله، أي إذا اتبعتم النبي صلى الله عليه وسلم، واتباع النبي صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا، يعني في الأمور الباطنة وفي الأمور الظاهرة، في الصفات الظاهرة وفي الصفات الباطنة، إذا اتبعتم النبي صلى الله عليه وسلم فأنتم تثبتون بذلك أنكم تحبون الله، ولأنكم تحبون الله فالله سبحانه وتعالى يحبكم، ومن أحبه الله نال سعادة الدنيا والآخرة. الذي يترك هذا الدين خلف ظهره ويرتد عن دينه ولا يقوم بدين الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى غني عنه، وسيأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. ما صفتهم؟ أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. يجاهدون في سبيل الله، لا يخافون لومة لائم، وهذا فضل من الله سبحانه وتعالى عليه، علامات للمحبة. إذن أولا اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، ثانيا أنهم يتذللون لإخوانهم المؤمنين وهم أعزاء على الكافرين، يضحون لله سبحانه وتعالى ولا يخافون في الله لومة لائم، أي خوفهم من الله سبحانه وتعالى أعظم من كل خوف، ويعلمونهم أنهم إن كانوا على الحق، إن كانوا على الحق وعملوا بدين الله سبحانه وتعالى فإن الناس ستعاديهم ولن تكون الناس معهم. طالما أنهم انتبهوا هنا، طالما أنهم كانوا على الحق وكانوا يدعون إلى الحق، فهؤلاء هذه علاماتهم. والذي تكون عنده هذه الأمور فهذا فضل من الله عليه، ولذلك هو من أولياء الله. أخوة، أولياء الله هم المؤمنون، من آمن وعمل صالحا، من آمن موقنا بالله سبحانه وتعالى فهو من أولياء الله الصالحين. فمن عادى لي وليا، يقول الله سبحانه وتعالى، من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، أي الذي يكون عدوا لأولياء الله فهذا أعلن الله عليه الحرب، يعني أن يكون هذا يكون حربا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فولي الله كما قال تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. فمن كان مؤمنا تقيا فهو من أولياء الله، وهذا يجب أن يحب، يجب أن يحب وأن يساند وليس أن يعادى. فإذا عودي فكأن الذي يعادي الولي كأنه يحارب الله، ومن يستطيع أن يحارب الله سبحانه وتعالى؟ الله سبحانه وتعالى هو سبحانه وتعالى العزيز الجبار، والذي يريد أن يحارب الله الله سبحانه وتعالى يقسمه سبحانه. لذلك هذا الولي كيف يكون ولي؟ يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى أولا بالفرائض، أولا بالفرائض، يعني يأتي بالذي افترضه الله سبحانه وتعالى عليه، و بعد أن يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالفرائض فيتقرب إليه كذلك بالنوافل، فيزيد إيمان، يزيد إيمانه، وهذا تزيد ولايته عند الله سبحانه وتعالى، أي محبته، الله سبحانه وتعالى يحبه أكثر. فلما يتابع في فعل الفرائض والنوافل، وانتبه يا أخوة، الفريضة أهم من النفل، قيام الليل ليس أهم من صلاة العشاء، قيام الليل ليس أهم من صلاة الفجر. كثير من الناس يقوم الليل ولكن يترك صلاة العشاء، يترك صلاة الفجر، أو كثير من الناس يصوم نافلة ولا يتعاهد نفسه في صيام الفرض، فذاك الفرض أهم من التطوع، والواجب أهم من السنة. فذاك نسأل الله العافية والسلامة، بعض الناس ما يفهم هذا المعنى. فإذا هذا الإنسان أتى بالفرائض وزاد من النوافل يحبه الله سبحانه وتعالى، فإذا أحبه الله ما هي ثمرة هذه المحبة؟ كنت سمعه الذي يسمع به. ما أنا كنت سمعه الذي يسمع به؟ أي أن هذا الله سبحانه وتعالى يسدده في سمعه ويحفظه في سمعه، فلا يسمع إلا ما يرضي الله، ولا يرى إلا ما يرضي الله، ولا يعمل بيده إلا ما يرضي الله، ولا يمشي برجله إلا لشيء يرضي الله، فهذا يكون مسددا. وهنا ما في تأويل، وعما قد أقول لك هذا تأويل، هذا ليس من التأويل، وإنما شيء واضح مفهوم من لغة العرب، ما يحتاج شيء، ما يحتاج كثيرا من التفسير. كنت سمعه، يعني هل يظن عاقل أن الله يصير السمع؟ أعوذ بالله. ذاك هذا من الأمر الذي يفهم فطرة عند الإنسان، ولئن سألني لأعطينه من ثمرات محبتي الله سبحانه وتعالى للعبد، أنه إذا دعا الله سبحانه وتعالى أعطاه، وإن استعاذني لأعيذنه، وإذا طلب مني أن أحميه فالله سبحانه وتعالى يحميه ويجيره سبحانه وتعالى. وطبعا بارك الله فيكم، في الحديث وما ترددت في شيء كما ترددت في قبض عبدي المؤمن، لأنه الله سبحانه، لأن الإنسان يكره الموت، ولكن الله سبحانه وتعالى لا بد أن يميت هذا المؤمن كذلك، ولكن أجره عند الله عظيم بصبره وفعله. فإذا ثمرات المحبة كثيرة، إذا الله سبحانه وتعالى يحبه، يغفر له ذنوبه، الله سبحانه وتعالى يسدده، الله سبحانه وتعالى يحفظه، الله سبحانه وتعالى يعينه، الله سبحانه وتعالى يتقبل منه دعاءه، والله سبحانه وتعالى يجيره، فماذا يريد الإنسان أكثر من ذلك؟ بارك الله فيكم. Zeichen der Liebe Allahs, des Erhabenen für seine Diener und Ansporn, sich nach ihr anzustrengen, derartige Zeichen zu erhalten. Allah subhanahu wa ta'ala spricht, sinngemäß übersetzt, spricht zu ihnen, wenn ihr Allah liebt, sofort mir, dann wird Allah euch lieben und euch eure Schuld verzeihen und Allah ist verzeihend barmherzig. Surah 3, Ayah 31, Ali Imran. Und Allah sagt auch sinngemäß übersetzt, O ihr Gläubigen, wer von euch sich von seinem Glauben abwendet, der soll wissen, dass Allah an seiner Stadt ein Volk hervorbringen wird, das er liebt und das ihn liebt, das Volk liebt Allah, das sanftmütig gegen die Gläubigen und machtvoll gegenüber den Ungläubigen ist. Sie setzen sich mit aller Kraft ein auf den Pfad Allahs und sie fürchten nicht den Vorwurf des Tadelnden, dass es die Huld Allahs, er lässt sie zuteil werden, wem er will, und Allah ist allumfassend wissend, subhanahu wa ta'ala. Das geht darum in diesem Kapitel, barakallahu fikum, das geht darum, wenn Allah subhanahu wa ta'ala einen Diener liebt, dann hat dieser Diener bestimmte Zeichen, dass Allah ihn liebt, und natürlich auch, der bekommt bestimmte Gaben, weil Allah subhanahu wa ta'ala diesen Diener liebt. Das heißt, es gibt bestimmte Zeichen, wenn man die bei einem Diener findet, dann sind das Zeichen, dass Allah diesen Diener liebt. Und nicht jeden Diener wird von Allah subhanahu wa ta'ala geliebt. Nicht jeder. Sondern es gibt bestimmte Leute. Damit man weiß, dass man Allah liebt, dann gibt es erstmal ein Zeichen. Oder diese Ayah, die Surah, von Surah Ali Imran, die Ayah 30, ist bei den Gerichten, da nennt man das Prüfungsayah. Prüfungsayah. Weil die Leute behauptet haben, sie lieben Allah. Allah subhanahu wa ta'ala hat ihnen eine Prüfung hier, subhanahu wa ta'ala, gemacht mit dieser Ayah. Wenn ihr behauptet, dass ihr Allah liebt, dann folgt mir. Das bedeutet, wenn man behauptet, Allah zu lieben, dann muss man dem Propheten sallallahu alaihi wasallam folgen. Das ist die Bedingung. Das ist die Bedingung, dass du Allah wirklich liebst. Wenn du dann bewiesen hast, dass du Allah liebst, dann wird Allah dich lieben. Und als Gabe, als Früchte von dieser Liebe, wird das Verzeihen von den Sünden und Schuld sein. Das heißt, wenn eine Person sagt, ich liebe Allah, dann muss man ihm sagen und so fort, wo sind die Beweise oder wo ist Zeichen deiner Liebe zu Allah subhanahu wa ta'ala? Praktizierst du nach der Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam, dann hast du recht, du liebst Allah. Aber machst du das nicht, dass diese Liebe ist nicht wahr, sondern das ist nur ein Lippenbekenntnis. Das ist ein Lippenbekenntnis. Viele Leute heutzutage sagen, wir lieben Allah, wir lieben Allah, Allah ist unser Liebling, Allah, wir lieben dich und so weiter. Aber dann machen sie Schirk, machen sie Bid'a, sie praktizieren nicht den Islam richtig. Dann wo bleibt diese Liebe? Liebe zu Allah bedeutet, das zu machen, was Allah von uns verlangt hat. Liebe zu Allah bedeutet, dem Propheten sallallahu alaihi wasallam zu folgen. Wenn man wirklich meint, dass man Allah liebt, dann sollte man an dieser Religion festhalten und nicht sich abwendet von dieser Religion. Weil wenn man das macht, dann muss man wissen, Allah wird ein Volk bringen. Dieses Volk liebt Allah. Was wird liebt Allah? Praktiziert die Religion Allah, folgt dem Propheten Allahs. Und Allah wird dieses Volk lieben. Warum? Weil diese Leute, weil dieses Volk für Allah subhanahu wa ta'ala aufopfert. Weil dieses Volk sich keine Gedanken macht, wenn die Leute ihm, diesem Volk, Vorwürfe machen, wenn dieses Volk auf dem richtigen Weg ist. Aber wenn die Leute diesem Volk Vorwürfe machen, weil das Volk Fehler macht, dann haben die anderen recht. Aber wenn das Volk falsch macht, zum Beispiel, wenn diese Leute Fehler begehen und die anderen kritisieren sie, dann haben die anderen recht. Aber wenn sie richtig machen, zum Beispiel, sie sagen, wir beten unsere Gebetszeit, wir fasten, oder wir machen richtig, Allah hat das gesagt, dann praktizieren wir. Da kann man ihnen nicht mehr sagen, wenn auch die anderen ihnen Vorwürfe machen, da kann man sie kritisieren, weil sie richtig sind. Und das ist hier damit gemeint, die Tadelnden. Das heißt, es gibt Leute, die sie tadeln, die sagen, ach, der schaut mal, Vorwürfe machen und so weiter. Diese Leute, sie sind sanftmütig mit ihren gläubigen Brüdern. Zeigen Geduld. Und sie sind sanft zu ihnen. Und sie sind natürlich machtvoll und sie sind stolz bezüglich dieser Leute, die die Wahrheit verleugnen. Das sind bestimmte Eigenschaften. Aber bitte, alles muss man das verstehen, was damit gemeint wird. Nicht, dass jemand eine Sünde begeht und sagt, ja, egal, was die Leute mir sagen. Nein, das ist nicht der Muslim. Der Muslim erstmal handelt vor Allah subhanahu wa ta'ala. Liebt Allah subhanahu wa ta'ala, folgt dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, versucht das Richtige zu machen. Wenn die Leute ihn kritisieren, dann macht ihn das nicht, weil dieser Muslim auf dem richtigen Weg den Islam praktiziert. Aber wenn das nicht, barakallahu fikum, wenn das nicht sozusagen der Fall ist, dann natürlich verdient dieser Muslim kritisiert zu werden. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Und das nächste Hadith natürlich, es ist sehr schönes Hadith, barakallahu fikum, und zwar man ada li waliyan faqad adantuhu bil harb. Abu Hurairah radhiyallahu anhu erzählte, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, Allah subhanahu wa ta'ala sagt, wer einen der mir Nachstehenden zum Feind nimmt, dem habe ich den Krieg erklärt. Mein Diener nähert sich mir nicht mit etwas, das ich mehr liebe als das, was ich ihm zur Pflicht auferlegt habe. Mein Diener fährt fort, sich mir durch zusätzliche Frömmigkeit zu nähren, bis ich ihn liebe. Und wenn ich ihn liebe, bin ich sein Gehör, mit dem er hört, sein Sehvermögen, mit dem er sieht, seine Hand, mit der er zupackt, und sein Fuß, mit dem er geht. Wenn er mich bittet, werde ich gewiss erfüllen. Und wenn er mich um Beistand bittet, werde ich ihm gewiss Zuflucht gewähren. Das war Bukhari. Barakallahu fikum, jazakallahu khairan. Ich werde diese Überlieferung, damit wir von Anfang das erklären. Da steht hier, kuntu sama'ahu, kuntu basarahu. Bin ich sein Gehör, sein Sehen und so weiter. Kein vernünftiger Mensch, keiner, der ein bisschen denkt, wird denken, dass Allah sein Gehör ist oder zu seinem Gehör wird. Sondern jeder versteht, jeder normale Muslim versteht das. Manche würden sagen, ist das kein Metapher? Das hat mit Metapher nichts zu tun. Das hat nur mit der Sprache zu tun. In der arabischen Sprache, ich sage, ich bin dein Herz. Was bedeutet, ich bin dein Herz? Ist das metaphorisch? Nein! Sondern das ist eine klare Sache. Das bedeutet, ich liebe dich. Und du liebst mich. Das ist die Sache. Deshalb, Barakallahu fikum, wenn ein Mann seine Frau sagt, du bist mein Leben, heißt das, was heißt das? Das bedeutet, ich liebe dich und so weiter. Da braucht man hier keine Metapher zu verstehen. Und das ist genau, Barakallahu fikum, hier. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, bin ich sein Gehör? Er hört damit. Und so weiter. Das bedeutet, Allah schützt ihn in seinem Gehör. Allah bewahrt ihn in seinem Sehen. Allah bewahrt ihn, was er mit seiner Hand macht. Allah bewahrt ihn, was er mit seinem Fuß, wenn er mit seinem Fuß zu etwas läuft. Das ist der Sinn. Natürlich, die deutsche Sprache ist schwer, hier das zu übersetzen. Weil in der deutschen Sprache ein bisschen, ich sage, aufpassen bitte, das ist ein bisschen sozusagen nicht so ganz diese Übersetzung. In der arabischen Sprache ist es umfassender. Da versteht man klar, was damit gemeint wird. Aber in der deutschen Sprache, die Wörter, die sind sozusagen ein bisschen missverständlicher. Weil man nicht diese weite, sage ich jetzt, Verständnisweise der Sprache, der arabischen Sprache hat. Deshalb, Barakallahu fikum, es gibt Leute, die Allah liebt. Und diese Leute, die sind nicht spezifisch, das wird eins oder zwei oder drei, nein. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَهُمْ يَحْزَنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ Surah Yunus, die Ayah 62, 63. Das bedeutet, diese Leute, die Allah nachstehen sind, sie brauchen keine Angst zu haben und sie werden nicht traurig sein. Wer sind diese Leute? Die den richtigen Glauben verinnerlicht haben und die Allah gefürchtet haben. Das bedeutet, hast du den richtigen Glauben, glaubst du richtig und fürchtest du Allah, bist du auch von Awliya Allah. Nicht, was die Leute heute denken. Denken bestimmte Sheikhs sind Awliya Allah. Und da geht man zu ihren Gräbern und da verlangt man von ihnen. Und das ist ein großer Fehler. Jeder Mu'min ist von Awliya Allah. Jeder. Nicht ein und zwei, aber natürlich ist dein Iman stärker, dann bist du, Allah liebt dich mehr. Und deshalb sagte hier Allah subhanahu wa ta'ala, er sagte, wer ein Wali von mir schadet, dann habe ich ihm den Krieg erklärt. Überlege dir, wenn du eine Person bist und es gibt 5000 Leute, und du erklärst ihnen den Krieg, was kannst du machen? Aber überlege dir, wenn Allah dir den Krieg erklärt, was das bedeutet für dich. Das kommt nicht unbedingt, die Strafe kommt sofort. Nein, Allah subhanahu wa ta'ala lässt zu. Allah subhanahu wa ta'ala ist geduldig, subhanahu wa ta'ala. Er gibt dir und er lässt, du machst weiter. Und dann bekommst du die Strafe von Allah subhanahu wa ta'ala. Was liebt Allah subhanahu wa ta'ala von uns? Dass wir das tun und praktizieren, was uns zur Pflicht auferlegt ist. Pflichten sind wichtiger als Sunnah. Viele Leute, subhanallah, die kümmern sich mehr um die Befehlens- und Empfohlenswerte, empfohlenen Handlungen der Religion, und sie kümmern sich nicht um die Pflichten. Du merkst, eine Person, die steht in der Nacht und der betet Qiyam al-Layl, aber dann verschläft er Frühgebet, oder der kommt nicht in die Moschee zu Isha-Gebet, und er denkt, er hat viel geleistet, und das stimmt nicht. Isha-Gebet in der Moschee zu beten, Frühgebet in der Moschee zu beten, sind wichtiger als in der Nacht zu beten zusätzlich. Eine richtige Pilgerreise zu machen, ist wichtiger, barakallahu fikum, als 50 Mal zusätzliche Pilgerreisen. Deshalb, Allah subhanahu wa ta'ala hat uns das erklärt. Wenn du Allah liebst, dann sollst du dich erstmal darum kümmern, dass du das machst, was Allah subhanahu wa ta'ala von dir erstmal will. Und das sind die Pflichten. Damit Allah dich mehr liebt, und damit du mehr beweist, dass du Allah liebst, dann praktizierst du das Zusätzliche und du praktizierst die Sunna. Dann wird Allah subhanahu wa ta'ala dich auch mehr lieben. Wenn Allah subhanahu wa ta'ala dich liebt, wird dich bewahren und schützen, wenn du etwas anschaust oder wenn du etwas hörst und wenn du etwas mit deiner Hand machst oder wenn du zu etwas läufst. Und dann, hier, pass auf, das ist hier der Punkt. Wenn du dann Bittgebet machst, der wird von dir angenommen. Und wenn du Schutz brauchst, der wird dich beschützen und der wird dich bewahren, subhanahu wa ta'ala. Und dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala, ich habe mich nicht in einer Sache so gezögert, wie diese Sache, dass ich seine Seele entnehme, dass ich ihn sterben lasse. Er mag nicht zu sterben und ich will ihm keinen Schaden zufügen. Aber trotzdem muss er sterben. Auch wenn der Diener, der gut war, stirbt, dann wird er auch weiter belohnt. Sein Grab wird ein Paradiesgarten werden. Und er wird natürlich im Grab leben, der wird ein schönes Leben haben. Und am letzten Tag wird er ins Paradies kommen. Das sind bestimmte Zeichen. Liebst du Allah? Was machst du erstmal? Folgst du den Propheten? Tust du die Pflichten? Vertraust du auf Allah subhanahu wa ta'ala? Bist du sanftmütig zu deinen Brüdern? Opferst du für Allah subhanahu wa ta'ala? Wenn die Leute dich kritisieren, vier das Richtige, was du machst, dann mach dir das nicht. Und wenn du Bittgebet machst, wird von dir angenommen. Und wenn du Hilfe brauchst, dann wird dir Allah subhanahu wa ta'ala helfen. Das sind sehr schöne Sachen für einen Gläubigen. وعنه كذلك عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أحب الله تعالى العبد نادى جبريل إن الله تعالى يحب فلانا فأحببه فيحبه جبريل فينادي في أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه فيحبه أهل السماء ثم يوضع له القبول في الأرض. الحديث عند البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى إذا أحب عبدا دعا جبريل فقال إني أحب فلانا فأحببه فيحبه جبريل ثم ينادي في السماء فيقول إن الله يحب فلانا فأحبه فيحبه أهل السماء ثم يوضع له القبول في الأرض وإذا أبغض عبدا دعا جبريل فيقول إني أبغض فلانا فأبغضه فيبغضه جبريل ثم ينادي في أهل السماء إن الله يبغض فلانا فأبغضوه فيبغضه أهل السماء ثم توضع له البغضاء في الأرض. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سرية فكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم فيختم بقل هو الله أحد. فلما رجعوا ذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سألوه لأي شيء يصنع ذلك؟ فسأله فقال لأنها صفة الرحمن فأنا أحب أن أقرأ بها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبروه أن الله تعالى يحبه، أن الله سبحانه وتعالى يحبه. فسبحان نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون من هؤلاء. بارك الله فيكم. هذا حديث عظيم، هذا حديث عظيم. انتبه، الله سبحانه وتعالى إذا أحب فلانا الله سبحانه وتعالى يعلم جبريل بذلك، وجبريل أهل السماء، وثم يوضع له القبول. ما معنى يوضع له القبول في الأرض؟ أهل الإيمان وأهل التقوى وأهل الصلاح يحبونه ويقدرونه ويحترمونه. ليس كل واحد، ليس المعنى حتى طبعا الذي يحب الله سبحانه وتعالى ويكون من أهل التقوى، والله حتى مع على الرغم من أن الكفار ضده ولكن يحترمونه. أما الإنسان الذي ما له قبول فهذا يبغض. لماذا؟ لفعله. طيب، إنسان محافظ على صلاته يخاف الله سبحانه وتعالى، الناس ما تحبه. إنسان انتبه لا يحافظ على الصلاة يعصي الله، الناس تحبه. طيب، هل هذا دليل على أنه الله ما يحبه؟ أبدا، إنما لهذا هذا ابتلاء للإنسان. أما ستجد أن أهل التقوى والإيمان لابد أنهم الإنسان الملتزم بدينه المحب لربه لابد أنهم سيحترموه ويحبونه. لكن انتبهوا، ليس المقصود يعني فعلا اليوم يظن الناس أنه والله شوف فلان آلاف الناس يتبعوه ويظن أنه هذه علامة محبة. أبدا ليس ذلك، إنما انتبه للحديث هنا. الله سبحانه وتعالى إذا أحب فلانا، متى يحب الله سبحانه وتعالى العبد؟ عليكم السلام. متى يحب الله سبحانه وتعالى العبد؟ إذا التزم بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، إذا كان من الذين حققوا شروط محبة الله إليهم. فإذا أولا ينظر هل هذا حقق شروط؟ نعم، الناس تحبه، معناه هذا علامة، إنما غير ذلك لا. وأما حديث عائشة رضي الله عليها في ذلك الرجل، سبحان الله، قال كان يقرأ دائما قل هو الله أحد. في رواية أنه كان يقرأ بعد الفاتحة مباشرة قل هو الله أحد، وفي رواية أنه دائما بعد الفاتحة يقرأ شيء ثم قل هو الله أحد ويركع. ليش؟ قال لأنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأ بها. فقال أخبره إن الله يحبه. وهذه يا أخوة بشرى عظيمة لهذا العبد. صور أنك تعلم أن الله يحبك، معناته أنت تتقي وأنك ولي من أولياء الله، وهذه العلامات التي تكلمنا عليها. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على الحق. بارك الله فيكم. أبو هريرة رضي الله عليه برشتب بس لقوفة صلى الله عليه وسلم ذاكت من الله أين دينا ليبت دن روفت إيه دن إنجل جبريل عليه السلام تسو بس الله دي هابني دين زو ون زو لي تسوية دين نامن فن دا تازو ون دس إيه إين أوف ليبن أوخ ليبن زول بس جبريل إين ليبن زول جبريل عليه السلام بكين إين أوف تسو ليبن وزندت ساينن أوف أوف durch den Himmel mit der Ermahnung an die Verweilenden, Allah liebt den so und so, liebt ihn also auch. Dann beginnen die Bewohner des Himmels ihn zu lieben und er wird einen Er sagt hier in der Übersetzung, und er wird einen angenehmen Aufenthalt auf Erden haben. Eigentlich, das ist nicht der Sinn, sondern barakallahu fikum al-qabul auf dieser Erde, das bedeutet, der wird akzeptiert von den Gläubigen, der wird respektiert und geliebt von den Leuten der Erde. Auch. Deshalb, man muss aufpassen bei dieser Übersetzung, barakallahu fikum, sagt man. In einer anderen Version bei Muslim, der Prophet sagt, wenn Allah der Erhabene eine Person liebt, ruft er den Engel Gabriel und sagt, ich liebe den Diener so und so, liebe ihn. Dann liebt ihn Jibril alayhi salam und er verkündet das im Himmel. Dann lieben ihn die Leute, der Himmelbewohner. Und dann wird Allah subhanahu wa ta'ala ihn Akzeptanz verbreiten auf dieser Erde. Und wenn Allah subhanahu wa ta'ala aber einen Diener nicht liebt, dann ruft Allah subhanahu wa ta'ala Jibril alayhi salam und gesagt ihm, ich mag diese Person nicht, du sollst ihn auch nicht mögen. Dann mag ihn Jibril auch nicht und der sagt im Himmel, dass Allah diese Person nicht mag, deshalb ihr dürft ihn nicht mögen und dann wird er nicht gemocht von dem Bewohner des Himmels und auch auf dieser Erde wird er keine Akzeptanz bekommen, sondern die Leute mögen ihn nicht. Was bedeutet das? Das heißt, wenn Allah jemanden liebt, der sagt das, subhanahu wa ta'ala. Der sagt das Jibril alayhi salam. Und Jibril alayhi salam wird ihn, wenn Allah liebt oder nicht liebt. Allah subhanahu wa ta'ala sagt das Jibril. Jibril macht das Gleiche. Wenn Allah ihn nicht liebt, dann liebt ihn Jibril auch nicht. Wenn Allah subhanahu wa ta'ala ihn liebt, dann liebt ihn Jibril auch. Und dann, die Bewohner des Himmels machen das die Engel. Und auf dieser Erde, dann bekommt diese Person, wenn er geliebt wird von Allah, Akzeptanz. Wenn nicht, dann nicht. Aufpassen aber, aufpassen. Was bedeutet das hier? Der bekommt Akzeptanz. Es kann sein, dass eine Person hier im Leben, weil er viel Geld hat und weil er den Leuten Geld gibt, dann die Leute lieben ihn. Die Leute lieben ihn. Aber das heißt nicht, dass Allah ihn liebt. Wie wissen wir erstmal, dass er von den Leuten sein könnte, die Allah subhanahu wa ta'ala liebt? Man muss erstmal seine Religiosität betrachten. Ich meine, praktiziert diese Person? Wir haben doch die Zeichen gesagt. Folgt mir, dann wird Allah euch lieben. Man ist sanftmütig mit den Gläubigen. Opfert für Allah subhanahu wa ta'ala. Praktiziert die Religion, wenn die Leute ihn tadeln. Der versucht, das zu machen, was Allah subhanahu wa ta'ala liebt. Der macht die Pflichten, die uns auferlegt sind. Und der versucht, zusätzliche Taten zu begehen. Wenn eine Person so ist, die Leute werden ihn akzeptieren. Was wird gemeint mit den Leuten? Die Gläubigen erstmal. Weil die das einschätzen, dass diese Person den Islam praktiziert. Das heißt, nicht alle. Es kann sein, dass du guter Moslem bist, aber die Leute mögen dich nicht. Und das ist eine Prüfung für deine Person. Es kann sein, dass ein Kafir, wal'iyadhu billah, schlecht ist und alles falsch macht. Und die Leute mögen ihn, weil sie Interessen bei ihm haben. Deshalb, man muss das, barakallahu fikum, in dem gesamten Kontext betrachten. Nicht nur, zum Beispiel, sag mal, schaut mal, Millionen von Menschen mögen diese Person. Das heißt nicht unbedingt, dass Allah subhanahu wa ta'ala ihn mag. Es kann sein, dass es Fitna für die Leute. Weil heutzutage, wenn du mit manchen Leuten, die irre gegangen sind, wenn du mit ihnen diskutierst, dann sagen sie, unser Scheich hat so viel Tausend, so viel Millionen von Anhängern. Ah, das ist nicht, barakallahu fikum, richtig dann. Deshalb aber, das ist eine Gabe. Wenn Allah dich liebt, dann werden die Engel dich lieben. Und die Leute der Erde werden dich mögen und akzeptieren. Auch Allah deine Feinde. Weißt du, die Feinde, die geben zu und die haben Respekt vor dir. Weil du ehrlich bist und weil du auf dem richtigen Weg bist. Aber wenn ein Mann Heuchler ist, dann wird man nicht geliebt. Und die Leute, die auch zu dir halten, die wissen selber, du verdienst das nicht. Aber es geht um Interessen. Die letzte Überlieferung in diesem Kapitel, barakallahu fikum, Aisha überlieferte, dass der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, einem Mann die Führung einer Expeditionstruppe anvertraute. Er führte auch seine Männer im Gebet an und schloss stets eine seiner Rezitation mit der Surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Als der Trupp nach Medina zurückkam, unterrichteten die Männer den Propheten sallallahu alaihi wasallam davon und sagten, fragt ihn. Der Prophet sagte, fragt ihn, warum er das tut. Das heißt, warum liest er immer, nach der Lesung immer, Qul huwallahu ahad. Er wurde also gefragt und er gab zur Antwort, dieser Abschnitt, die Surat al-Ikhlas, beschreibt die Eigenschaft Allah. Die ist die Eigenschaft Allahs. Und ich mag diese Surat zu rezitieren, weil das die Eigenschaft Allahs ist. Der Prophet sagte, sagt ihm, dass Allah ihn liebt. Dass Allah subhanahu wa ta'ala ihn liebt. Barakallahu fikum, das heißt, im Gebet, du kannst immer Surat al-Ikhlas beten. Es gibt eine Überlieferung, dass ein Sahabi immer nach dem Amin, nach dem Fatiha, hat er sofort Qul huwallahu ahad gelesen und danach hat er was vom Koran gelesen. Und es gibt diese Überlieferung, der liest Al-Fatiha und dann liest er etwas vom Koran und am Ende Qul huwallahu ahad, Allahu Akbar. Der macht Ruku. In jeder Raka'a liest er Qul huwallahu ahad. Warum machst du das? Weil das die Eigenschaft Allahs ist. Natürlich. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. Das hat die drei Arten von den Eigenschaften von den das hat Barakallahu fikum drei Arten von Tawhid. Eins kennt Allah subhanahu wa ta'ala und das beschreibt die Eigenschaft Allah. Er ist der einzige subhanahu wa ta'ala, keiner ist wie Allah subhanahu wa ta'ala und so weiter. Wenn sie sagt, ich liebe das, weil das die Eigenschaft Allahs ist, dann Allah subhanahu wa ta'ala liebt dich, sagte der Prophet, oder liebt ihn, sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam. Und wenn Allah subhanahu wa ta'ala jemanden liebt, es gibt das als Ehre, wenn du Hilfe brauchst, dann wirst du, oder wenn du Schutz brauchst, dann wirst du geschützt. Wenn du Bittgebet machst, dann wird von dir angenommen. Und das ist eine große Gabe, die nicht jeder hat. Deshalb ist es erlaubt, dass man nach jeder Lesung von Fatiha Qul huwallahu ahad liest, in allen Abschnitten des Gebetes. Und wenn Allah subhanahu wa ta'ala einen liebt, dann ist das eine große Gabe für den Diener Allahs. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns lieben und möge Allah subhanahu wa ta'ala unsere Liebe zu Allah subhanahu wa ta'ala stärken, indem wir fromm werden, indem wir Allah subhanahu wa ta'ala allein einzig richtig anbeten, indem wir das Gute tun, das Schlechte verlassen und untersagen, indem wir Barakallahu fikum unsere Religion wahrhaftig praktizieren. Barakallahu fikum, Jazakallahu khair, möge Allah subhanahu wa ta'ala von mir und von euch annehmen. Subhanakallahu bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.